Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Wenn die ganzen jungen Gemüseleute im Land nicht mehr die Spiegel lesen oder die Papierzeit oder so, ne, oder sich sogar nicht mal mehr die Bildzeitung reinziehen wollen, dann haben sich die Macher gedacht, hör mal, dann bringen wir mal online was an den Start, was die Leute vielleicht interessiert, die jünger sind als wir selber, und haben direkt mal so drei sogenannte Jugendangebote rausgehauen. By You ist das Ding von der Bild, Bento heißt das neue Ding von Spiegel und Z, ne, CE.TT ist von der Zeit im Angebot. Das sind Portale, die wollen gerne die holen, die jung sind im Land, jüngere Zielgruppen erschließen, nennt man das so schön im Fachjargon. Und wir wollen mal darüber sprechen, wie das so ankam bis jetzt bei den Kritikern, in den Blogs und im Netz. Und darüber spreche ich mit Bettina Schulte, denn die hat sich einen Überblick verschafft. Wie kommen sie denn an, die drei Neuen, bei You, Bento und Z? Ich fürchte nicht besonders gut. Also die Taz meint hier, vermutlich hacken Portale wie Z und Bento hüftsteife alte Herren aus, mittelalter Berufsjugendliche, zeitlose, jung bleiben sein wollende oder nie wirklich jung gewesene. Und wahrscheinlich würden diese Portale in Wahrheit auch nur von solchen Leuten besucht. Z und Bento bei You seien Text-Sushi für die Generation YouTube, intellektuell unterkomplexes Gemansche, das Medienschaffende als Jugendangebot zu verkaufen suchen. Dabei finde ich, Hollertatz, mein lieber Rundumschlag. Ja. Kann man die jetzt eigentlich wirklich so über einen Kamm scheren? Ich finde, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel mal die Bildgründung bei You anschaust, okay, muss man zugeben, da wird jetzt wirklich nicht viel Hirnmasse vorausgesetzt, um die Inhalte zu verstehen. Beispiel, Nacktfotos verschicken, völlig normal oder No-Go? Oder wovon kann man schwanger werden? Jetzt kommen die vier Alternativen. Könnt ihr mal mitraten? Popeln, Petting, Poppen oder Polen? Ich glaube, Popeln. Ja, die Taz meint jedenfalls, wer bei You liest, werde hoffentlich nie schwanger. Sehr weise gesagt, liebe Taz. Was ist mit den anderen beiden? Also Bento und Z kommen ja immerhin aus sehr renommiertem intellektuellen Hause, Spiegel und Zeit. Die sind auch auf jeden Fall anspruchsvoller als bei You und man merkt aber auch hier sehr deutlich, dass die Texte vor allen Dingen auf Teilbarkeit in Social Media geschrieben worden sind. Mhm. Also wenn du dir zum Beispiel mal Bento anguckst, also den Spiegel Online Ableger, die Überschriften transportieren fast immer eine Meinung. Also zum Beispiel aktuell, was wir von Mädchenklischees halten, Burn Barbie Burn, weil Meinung bei Social Media halt eben besser läuft, weil die User da interagieren können, weil die dafür dagegen sein können. Das haben ja BuzzFeed, Vice und die Huffington Post erfolgreich vorgemacht, wie man mit sowas halt irgendwie viele Nutzer sozusagen für die eigenen Inhalte interessieren kann. Viele Posts haben auch Überschriften über die Miguel Rubitzki, der übrigens selber zur Zielgruppe gehört, bei DWDL schreibt, dass sie ziemlich krampfig auf jung gedreht sind. Zum Beispiel eine der ersten Bento-Geschichten war ja wie Instagram in Deutschland über Instagram-Fotos von Bundeswehrsoldaten. Und da schreibt Rubitzki hier, super Ansatz, das Thema Bundeswehr allein würde natürlich keinen aus der Zielgruppe auch nur im geringsten interessieren. Instagram ist dagegen ein Knaller. Das ist jung, das ist hip, das ist der Hot Shit. Warum nicht einfach kombinieren? Da falle einem vor lauter Jugendlichkeit doch glatt das Longboard aus der Hand. Ich höre die Ironie förmlich triefen mit dem Longboard gleich obendrein. Aber ich meine, das Problem, wenn die Überschrift dazu verführt, dass man klickt, ist es ja noch okay, solange der Inhalt dahinter stimmt. Stimmt denn der Inhalt hinter diesen ganzen Meinungsüberschriften? Auf jeden Fall. Also ich finde, also jetzt auch nicht bei jedem Text, ne, aber ich finde, die Texte sind insgesamt auf jeden Fall viel, viel substanzieller, als die manchmal wirklich etwas gewollten Überschriften so vermuten lassen. Sie haben auch ganz gute politische Themen, also wieder Beispiel Bento, die haben ja letzte Woche zum Beispiel an den Bürgermeister von Hartheim einen Brief geschrieben, so einen Gegenbrief, haben dafür so einen kleinen Flüchtlinge. Und haben so einen Social Media Shitstorm, so einen kleinen gehabt. Also, oder die arbeiten zum Beispiel auch mit, wie ich finde, recht spannenden Bloggern zusammen, wie Mediasteak zusammen, die dann Streaming-Tipps geben. Aber manchmal sind sie dann halt auch wieder so ein bisschen, wo man hängt, ja, was soll das denn jetzt? Also wenn ich mir zum Beispiel Z angucke von der Zeit, die haben jetzt gar nicht so tolle, hippe Überschriften, aber das ganze Angebot kommt halt so ein bisschen ZDF-artig rüber. Also die haben dann zwar so Sachen wie jetzt zum Beispiel über die TTIP-Demo in Berlin. In Berlin ist ja super, aber dann so ein Thema wie Planking ist 2009, jetzt gibt es das Extrem-Phone-Pinching. Das ist jetzt irgendwie alles nicht so richtig der große Wurf, vor allen Dingen, wenn du überlegst halt, dass da halt nur halb so viele Leute arbeiten wie bei Bento, nämlich genau 6 jetzt, ne, bei Z. Und da muss man einfach sagen, da haben die Verlage jetzt echt nicht, Riesenverlage sind das ja, die haben jetzt echt nicht große Gelder in die Hand genommen, um da jetzt so tollen jungen Journalismus zu machen oder so. Denken sich wahrscheinlich, ach, das testen wir erstmal ganz vorsichtig, das soll nicht so viel kosten. Aber ist es denn genauso, wie ich anfangs vermutet habe, die merken, die Leute lesen unseren traditionellen Zeitungskram nicht mehr oder unsere Magazine, da müssen wir mal digital ran. Ist das die Motivation? Genau, also die Verlage haben, wie der Blogger Thomas Knüber auf seinem Blog schreibt, die haben halt eben festgestellt, dass heute natürlich für das Verteilen von Stories ist vor allen Dingen das Social Web wichtig. Und um das zu belegen, hat Knüber hier eine Zahl gepostet von 1000 Flies. Das ist so ein Dienst, der schaut, welche Posts kommen halt da besonders gut an im Netz. Und im Jahresranking waren halt von den 25. am meisten getollten deutschen Nachrichtenartikel waren nur 8 von klassischen Medien. Die anderen waren halt von BuzzFeed, von der Huffington Post oder von unserem Liebling heftig.co. Und er hat noch eine weitere zweite spannende Zahl dabei. SimilarWeb hat mal analysiert, beim Spiegel kommen derzeit nur 4% der Leser über das Internet, über Social Web, Facebook und so weiter. Und deswegen denken die Verlage jetzt, aha, Social Web, da sind die Leute ja alle so wahnsinnig jung, also gehen wir da mal hin. Die holen wir uns. Und denkst du, das wird aufgehen, das Konzept? Also Knüber meint auf jeden Fall, also ob es aufgehen wird, weiß man natürlich nicht. Man muss ja erstmal gucken, wie sich das auch noch so ein bisschen entwickelt. Aber Knüber meint auf jeden Fall, das sei der riesige Fehler, weil Social Web sei halt eben nicht Jugend. Das sei 2015 einfach falsch. Schon vor einigen Jahren lag das Durchschnittsalter der Facebook-User bei 39 Jahren. Und wenn du dir die Altersverteilung der bekanntesten Social Networks der Welt anschaust, dann stellst du eben fest, Menschen unter 24 sind in der Minderzahl. Deswegen ist halt die Frage, ist es eigentlich schlau, das alles so auf Jugend zu drehen? Vielleicht nicht, aber ihr könnt es euch trotzdem angucken, egal wie alt ihr wahrscheinlich seid. By You ist das Ding von der Bild und Bento das von Spiegel und Z das von der Zeit. Vielleicht gefällt es euch ja. Vielen Dank, Martina. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?